Für viel Aufregung sorgen die Vorwürfe bei den Facebook-Nutzern nicht mehr. Freddy etwa findet es nicht verwunderlich, dass auch Aldi mit solchen Methoden arbeitet, bei allem, was er so bei seinen Bewerbungen auf dem Stellenmarkt erlebe. Wenn es stimmt, sehr unschöne Angelegenheit, schreibt Christiane Marschall zwar, gibt aber auch zu, dass es sie einigermaßen kalt lässt. Es gäbe schlimmere Probleme. Auch Nadine Hoffmann regt bei Aldi etwas anderes auf, dass man Reibach mit Billiglebensmitteln mache. Der Verkauf von Billigkram habe einen Kreislauf erzeugt, meint sie und schreibt, je weniger Leute den regionalen Metzger und Co. bevorzugen, desto teurer muss der werden. Desto mehr Leute kaufen wieder bei Aldi. Nur noch Wahnsinn. Den Vorwurf, Aldi Süd habe systematisch die Gründung eines Betriebsrates unterlaufen, durch Abmahnungen und arbeitsgerichtliche Prozesse, diesen Vorwurf sollte man auf keinen Fall ignorieren, äußert Ulrich Quelle. Betriebsräte hält er für wichtig, damit genauso ein Umgang mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht stattfinden kann. Auf die Rolle der Kunden verweist Gustav Klitsch. Die Macht liegt bei uns, siehe Schlecker. Die Rolle der Politik thematisiert Andreas Müller-Ahlwardt. Wer sich weigert, sich in den Sklavenhandel dieser Filialisten zu begeben, dem verweigert der Staat die Hartz-IV-Zahlung. Seiner Ansicht nach betreiben Staat und Wirtschaft gemeinsam einen Sklavenhandel. Und während es für Thorsten Unruh einfach unfassbar ist, wie Lebensmittelketten mit ihren Angestellten umgehen, antwortet Nick Olaus: Einerseits edle Gesinnung, sich aufzuregen bloß. Was folgt daraus?